faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe zweiter akt felsbuchten des ägäischen meers diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz faust der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe zweiter akt felsbuchten des ägäischen meers mond im zenith verharrend sirenen auf den klippen umhergelagert flötend und singend haben sonst bei nächtigem grauen dich thessalische zauberfrauen frevelhaft herabgezogen blicke ruhig von dem bogen dieser nacht auf zitterwogen milde blitzend glanzgewimmel und erleuchte das getümmel das sich aus den wogen hebt dir zu jedem dienst erbötig schöne luna sei uns gnädig nereiden und tritonen als meerwunder tönet laut in schärfern tönen die das breite meer durchdröhnen volk der tiefe ruft fortan vor des sturmes grausen schlünden wischen wir zu stillsten gründen holder sang zieht uns heran seht wie wir im hochentzücken uns mit goldnen ketten schmücken auch zu kron und edelsteinen spang und gürtelschmuck vereinen alles das ist eure frucht schätze scheiternd hier verschlungen habt ihr uns herangesungen ihr dämonen unsrer bucht sirenen wissen's wohl in meeresfrische glatt behagen sich die fische schwanken lebens ohne leid doch ihr festlich regen scharen heute möchten wir erfahren daß ihr mehr als fische seid nereiden und tritonen ehe wir hierher gekommen haben wir's zu sinn genommen schwestern brüder jetzt geschwind heut bedarf's der kleinsten reise zum vollgültigsten beweise daß wir mehr als fische sind entfernen sich sirenen fort sind sie im nu nach Samothrace grade zu verschwunden mit günstigem wind was denken sie zu vollführen im reiche der hohen kabiren sind götter wundersam eigen die sich immerfort selbst erzeugen und niemals wissen was sie sind bleibe auf deinen höhn holde luna gnädig stehn daß es nächtig verbleibe uns der tag nicht vertreibe thales am ufer zu homunculus ich führte dich zum alten nereus gern zwar sind wir nicht von seiner höhle fern doch hat er einen harten kopf der widerwärtige sauertopf das ganze menschliche geschlecht macht's ihm dem griesgram nimmer recht doch ist die zukunft ihm entdeckt dafür hat jedermann respekt und ehret ihn auf seinem pfosten auch hat er manchem wohlgetan homunculus probieren wir's und klopfen an nicht gleich wird's glas und flamme kosten. Nereus. Sind's menschenstimmen, die mein ohr vernimmt? Wie es mir gleich im tiefsten herzen grimmt, gebilde strebsam götter zu erreichen und doch verdammt sich immer selbst zu gleichen. Seit alten jahren konnt ich göttlich ruhn, doch trieb mich's an, den besten wohlzutun. Und schau dich dann zuletzt vollbrachte taten, so war es ganz, als hätt ich nicht geraten. Thales. Und doch, o Greis des Meers, vertraut man dir. Du bist der Weise, treib uns nicht von hier. Schau diese Flamme, menschenähnlich zwar, sie, deinem Rat, ergibt sich ganz und gar. Nereus. Was Rat? Hat Rat bei Menschen je gegolten? Ein gutes Wort erstarrt im harten Ohr. So oft auch Tat sich grimmig selbst gescholten, bleibt doch das Volk selbstwillig wie zuvor. Wie hab ich Paris väterlich gewarnt, eh sein Gelüst ein fremdes Weib umgarnt. Am griechischen Ufer stand er kühnlich da, ihm kündet ich, was ich im Geiste sah. Die Lüfte qualmend, überströmend rot, Gebälke glühend, unten Mord und Tod, Trojas Gerichtstag, rhythmisch festgebannt, Jahrtausenden so schrecklich als gekannt. Des alten Wort, dem Frechen, schien sein Spiel, er folgte seiner Lust und Ilion fiel. Ein Riesenleichnam, starr nach langer Qual, des Pindus Adlern gar willkommnes Mahl. Ulyssen auch, sagt ich ihm nicht voraus, der Circe Listen, des Zyklopen Graus, das Zaudern sein, der seinen leichten Sinn. Und was nicht alles, bracht ihm das Gewinn? Bis viel geschaukelt ihn, doch spät genug, der Woge Gunst an gastlich Ufer trug. Thales. Dem weisen Mann gibt solch Betragen Qual. Der Gute doch versucht es noch einmal. Ein Quäntchen Danks wird, hoch ihn zu vergnügen, die Zentner Undanks völlig überwiegen. Denn nichts Geringes haben wir zu flehn. Der Knabe da wünscht weislich zu entstehn. Nereus. Verderbt mir nicht den seltensten Humor, ganz andres steht mir heute noch bevor. Die Töchter hab ich alle herbeschieden, die Grazien des Meeres, die Doriden. Nicht der Olymp, nicht euer Bogen trägt ein schön Gebild, das sich so zierlich regt. Sie werfen sich anmutigster Gebärde vom Wasserdrachen auf Neptunus Pferde, dem Element aufs zarteste vereint, daß selbst der Schaum sie noch zu heben scheint. Im Farbenspiel von Venus Muschelwagen kommt Galatee, die schönste nun, getragen. Die, seit sich Kypris von uns abgekehrt, in paphos wird als göttin selbst verehrt und so besitzt die holde lange schon als erbin tempelstatt und wagenthron hinweg es ziemt in vaterfreudenstunde nicht haß dem herzen scheltwort nicht dem munde hinweg zu proteus fragt den wundermann wie man entstehn und sich verwandeln kann entfernt sich gegen das meer thales wir haben nichts durch diesen schritt gewonnen trifft man auch proteus gleich ist er zerronnen und steht er euch so sagt er nur zuletzt was staunen macht und in verwirrung setzt du bist einmal bedürftig solchen rats versuchen wir's und wandeln unsers pfads entfernen sich sirenen oben auf dem felsen was sehen wir von weiten das wellenreich durchgleiten als wie nach windesregel anzögen weiße segel so hell sind sie zu schauen verklärte meeresfrauen laßt uns herunterklimmen vernehmt ihr doch die stimmen nereiden und tritonen was wir auf händen tragen soll allen euch behagen chelonens riesenschilde entglänzt ein streng gebilde sind götter die wir bringen müßt hohe lieder singen sirenen klein von gestalt groß von gewalt der scheiternden retter uralt verehrte götter nereiden und tritonen wir bringen die kabiren ein friedlich fest zu führen denn wo sie heilig walten neptun wird freundlich schalten sirenen wir stehen euch nach wenn ein schiff zerbrach unwiderstehbar an kraft schützt ihr die mannschaft nereiden und tritonen drei haben wir mitgenommen der vierte wollte nicht kommen er sagte er sei der rechte der für sie alle dächte sirenen ein gott den andern gott macht wohl zu spott ehrt ihr alle gnaden fürchtet jeden schaden nereiden und tritonen sind eigentlich ihrer sieben sirenen wo sind die drei geblieben nereiden und tritonen wir wüßten's nicht zu sagen sind im olymp zu erfragen dort west auch wohl der achte an den noch niemand dachte in gnaden uns gewärtig doch alle noch nicht fertig diese unvergleichlichen wollen immer weiter sehnsuchtsvolle hungerleider nach dem unerreichlichen sirenen wir sind gewohnt wo es auch thront in sonn und mond hinzubeten es lohnt nereiden und tritonen wie unser ruhm zum höchsten prangt dieses fest anzuführen sirenen die helden des altertums ermangeln des ruhms wo und wie er auch prangt wenn sie das goldne vlies erlangt ihr die kabiren wiederholt als allgesang wenn sie das goldne vlies erlangt wir ihr die kabiren die nereiden und tritonen ziehen vorüber homunculus die ungestalten seh ich an als irden schlechte töpfe nun stoßen sich die weisen dran und brechen harte köpfe thales das ist es ja was man begehrt der rost macht erst die münze werth proteus unbemerkt so etwas freut mich alten fabler je wunderlicher desto respectabler thales wo bist du proteus proteus bauchrednerisch bald nah bald fern hier und hier thales den alten scherz verzeih ich dir doch einem freund nicht eitle worte ich weiß du sprichst vom falschen orte proteus als aus der ferne leb wohl thales leise zu homunculus er ist ganz nah nun leuchte frisch er ist neugierig wie ein fisch und wo er auch gestaltet stockt durch flammen wird er hergelockt homunculus ergieß ich gleich des lichtes menge bescheiden doch daß ich das glas nicht sprenge proteus in gestalt einer riesenschildkröte was leuchtet so anmutig schön thales den homunculus verhüllend gut wenn du lust hast kannst du's näher sehn die kleine mühe laß dich nicht verdrießen und zeige dich auf menschlich beiden füßen mit unsern gunsten sei's mit unserm willen wer schauen will was wir verhüllen proteus edel gestaltet weltweise kniffe sind dir noch bewußt thales gestalt zu wechseln bleibt noch deine lust hat den homunculus enthüllt proteus erstaunt ein leuchtend zwerglein niemals noch gesehn thales es fragt um rat und möchte gern entstehn er ist wie ich von ihm vernommen gar wundersam nur halb zur welt gekommen ihm fehlt es nicht an geistigen eigenschaften doch gar zu sehr am greiflich tüchtighaften bis jetzt gibt ihm das glas allein gewicht doch wär er gern zunächst verkörperlicht proteus du bist ein wahrer jungfernsohn eh du sein solltest bist du schon thales leise auch scheint es mir von anderer seite kritisch er ist mich dünkt hermaphroditisch proteus da muß es desto eher glücken so wie er anlangt wird sich's schicken doch gilt es hier nicht viel besinnen im weiten meere mußt du anbeginnen da fängt man erst im kleinen an und freut sich kleinste zu verschlingen man wächst so nach und nach heran und bildet sich zu höherem vollbringen homunculus hier weht gar eine weiche luft es grunelt so und mir behagt der duft proteus das glaub ich, allerliebster junge, und weiterhin wird's viel behäglicher auf dieser schmalen strandeszunge, der dunstkreis noch unsäglicher. Da vorne sehen wir den zug, der eben herschwebt, nah genug. Kommt mit dahin. Thales. Ich gehe mit. Homunculus. Dreifach merkwürd'ger Geisterschritt. Ende von zweiter Akt. Felsbuchten des Ägäischen Meers.